du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Zur Normalität von Weißsein. Rassekonstruktion in der Krise. Im Zuge dekonstruktivistischer Analysen geraten nicht nur Normativitäten wie Maskulinität und Heterosexualität in die Kritik, sondern zunehmend auch Weißsein. Insbesondere postkoloniale Theoriebildung problematisiert Kontinuitäten von Rassifizierungsprozessen, welche Weißsein als Signatur für Deutschsein, als das Normale und somit Normative setzen. Weißsein als Norm bedeutet, dass in Deutschland stets die Hautfarbe von Zugehörigkeit, Heimat oder Fremdheit erzählt und davon, wer vermeintlich hierher gehört und wer nicht. Zu diesem Problemkreis sprach als Gastreferentin Dr. Eske Wollrath auf dem Jahresseminar der wertabspaltungskritischen Theoriegruppe Exit im November 2006. In ihrem Vortrag vermittelt sie einen Einblick in die Grundlagen bundesdeutscher Weißseinsforschung und erläutert, welche Impulse sie linker antirassistischer Arbeit geben kann. Kurz zur Person. Eske Wollrath hat evangelische Theologie studiert in Göttingen, Berlin und New York und promovierte zu afroamerikanischer feministischer Theologie und hat dies auch publiziert unter dem Titel Wildniserfahrung. Ihr zweites Buch erschien unter dem Titel Weißsein im Widerspruch. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität in Oldenburg. Am Ende der Sendung folgen weitere Buchhinweise. Diese und die folgende Sendung werden sich anhand des Vortrags von Eske Wollrath kritisch mit der Normativität des Weißseins in der westlichen Hemisphäre allgemein und insbesondere in Deutschland auseinandersetzen. Der Titel meines Vortrags ist zur Normativität von Weißsein, Rassekonstruktion in der Krise. Vor anderthalb Jahren publizierten der Anthropologe Vincent Sarich von der Elite-Universität Berkeley und der Wissenschaftsjournalist Frank Miele ihr Buch Race, The Reality of Human Difference. Darin vertreten sie die Ansicht, dass Menschenrassen keine Konstrukte, sondern Wirklichkeit seien. Menschliche Rassenunterschiede seien wissenschaftlich belegbar, sagen sie. Auf der Basis ihrer Intelligenzforschung behaupten sie ferner, Weiße seien intelligenter als Schwarze. Zitat: Der Intelligenzquotient für Afroamerikaner liegt in den USA bei 85%, der für Weiße bei 100. Zitat Ende. Pseudowissenschaftlichen Rassismus gab es immer, aber er war lange Zeit nicht so salonfähig wie heute. Interessant ist dieses Buch auch insofern, als es auch in den Medien in Deutschland rezipiert worden ist. In der Sendung Kulturzeit auf Dreisat gab es eine Sendung im Dezember 2005 unter anderem zu dieser Publikation. Dreisat sprach von strittiger Forschung und davon, dass es legitim sei, über rassische Unterschiede zu forschen. Zitat: Rassenforschung ist kein Rassismus. Zitat Ende. Rasse, und das meine ich jetzt in Anführungszeichen, ist keineswegs out, auch in Deutschland nicht. Das Denken in Rassekategorien ist eben nicht pünktlich mit dem Jahr 1945 beendet. Es lebt bis heute fort. Im Grundgesetz steht es ja drin, im alten Alltagsvorstellungen und auch in der Wissenschaft. Zur Erläuterung. Im Artikel 3 des Grundgesetzes steht: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Nicht die Verwendung eines Rassebegriffs auf Menschen wird hier abgelehnt, vielmehr wird die Existenz von Rassen bereits positiv vorausgesetzt, um im Nachhinein deren Ungleichbehandlung auszuschließen. Rassistisch ist aber nicht erst eine Hierarchisierung von Rassen, sondern bereits die Anwendung des Rassebegriffs als solcher. Hier wird oft behauptet, es gäbe menschliche Rassen und das zu bejahen sei nicht rassistisch, nur wenn gewertet würde. Das dürfte man nicht machen, dann wäre es rassistisch. Diese Theorie ignoriert, dass seit Entstehung des Rassismus keine rassischen Differenzierungen ohne Herrschaftsinteressen erfolgen. Weiße europäische Philosophen, Anthropologen und Ethnologen haben nicht aus schlichter Ordnungsliebe Kategorien zur Klassifikation der gesamten Menschheit eingeführt, sondern die Ordnung wurde in Form einer Hierarchisierung gestaltet, deren Kern in der Selbstpositionierung natürlich der Erfinder an der Spitze der Hierarchie bestand, als Weiße. Die Funktion dieser Hierarchie bestand in der Legitimation von Genoziden, Ausbeutung und Unterdrückung von unzähligen, angeblich nicht weißen Menschen. Ich möchte in meinem Vortrag vier Dinge machen. Ich möchte erstens Ihnen vorstellen, sehr kurz natürlich im Überblick, wie die Diskussion in den angloamerikanischen Critical Whiteness Studies verlaufen sind in den letzten Jahren. Das ist der erste Teil, also angloamerikanisch. Dann möchte ich einen kurzen Einblick geben in die Weißseinsforschung in Deutschland. Im dritten Teil möchte ich gleich auf die Frage von Krise, also die Frage der Einschätzung, also wie haben wir das zu werten, dass es jetzt eine kritische Weißseinsforschung gibt in Deutschland. Ist das ein Indiz für die Krise überhaupt von Rassekonstruktion und Rassismus selbst oder nicht? Und im vierten Teil, im Hinblick auf antirassistischen Aktivismus, also inwieweit kritische Weißseinsforschung antirassistischem Aktivismus wichtige Impulse geben kann. Bevor ich anfange mit dem ersten Teil, möchte ich noch eine kleine Bemerkung machen. Ich werde von Whiteness, Blackness bzw. von Weißsein, Schwarzsein sprechen. Unzählige Male in bisherigen Vorträgen gab es immer wieder, es waren ausschließlich weiße Menschen, die ganz besorgt waren darüber, dass bei Schwarz und Weiß, das wäre dichotomisch und wo wären denn die Türken, die wären doch nicht schwarz, die kommen doch gar nicht vor. Also diese Sorge um die differenzierte Wahrnehmung habe ich, wie gesagt, wie bisher nur von Weißen erlebt. Und mein Misstrauen richtet sich dagegen, dass ich den Eindruck habe, dass es weniger um die Differenzierung unter sogenannten nicht weißen Menschen geht, sondern um die Vermeidung der Auseinandersetzung mit dem in diesem Fall eigenen Weißsein. Ja, ich will dieses Schwarzsein, Weißsein nicht benutzen, um herrschaftliche Dichotomien weiterzuführen, sondern lediglich als politische Positionierung, um Herrschaftsverhältnisse überhaupt sichtbar machen zu können. Und ich verstehe Schwarz, geschrieben mit einem großen S, bezogen auf all die Menschen, die von Rassismus viktimisiert werden. Das betrifft also auch türkische Menschen. Also nicht Schwarz jetzt afrikanisch, wenn man das erstmal so landläufig, sondern all die Menschen, die Rassismuserfahrungen ausgesetzt sind. Gut, ich komme jetzt zum ersten Teil, den Critical Whiteness Studies. Die kritische Auseinandersetzung mit Whiteness steht in einer jahrhundertealten Tradition jener, die als nicht weiß konstruiert wurden und sich bestimmte Kenntnisse aneigneten, um überleben zu können. Die afrikanisch-amerikanische Kulturkritikerin Bell Hooks schreibt, Zitat, seit der Zeit der Sklaverei haben Schwarze untereinander in Gesprächen ihr jeweiliges spezielles Wissen über Whiteness ausgetauscht, das sie durch unmittelbares und scharfes Beobachten der Weißen gewonnen haben. Es galt als spezifisch, weil diese Art Wissen nirgendwo ausführlich nachzulesen war. Sein Sinn bestand darin, Schwarzen zu helfen, in der weißen, herrschenden Gesellschaft den Alltag zu bewältigen und zu überleben. Zitat Ende. Dieses spezielle Wissen war zunächst Bestandteil schwarzer mündlicher Traditionen, aber spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieses Wissen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Romane, Essays, Theaterstücke vermitteln ein fundiertes Wissen über verschiedene Konstruktionen von Whiteness in Verbindung mit schwarzen Erfahrungen in den USA. In jüngerer Zeit war es vor allem die afrikanisch-amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die eine brillante Untersuchung zu Konstruktionen von Whiteness in klassischer US-amerikanischer Literatur vorgelegt hat. Das ist auch auf Deutsch erschienen, es heißt Im Dunkeln spielen. Was Morrison da macht unter anderem ist, dass sie einen ganz zentralen, für die Critical Whiteness Studies, einen ganz zentralen paradigmatischen Wechsel vornimmt. Sie schreibt, Zitat, mein Projekt ist das Bemühen darum, den kritischen Blick vom rassischen Objekt zum rassischen Subjekt zu wenden, von den Beschriebenen und Imaginierten zu den Beschreibenden und Imaginierenden, von den Dienenden zu den Bedienten. Zitat Ende. Also bisher wurden sozusagen die Bilder, die existieren, über die sogenannten anderen betrachtet, die wurden analysiert. Jetzt fordert sie diesen Perspektivwechsel ein, im Sinne, sich mit denen zu befassen, die die Bilder überhaupt erst herstellen. Morrison folgend wurde seit Anfang der 1990er Jahre das Thema Whiteness in verschiedenen angloamerikanischen akademischen Disziplinen aufgegriffen, begleitet von Konferenzen und einer Flut von Publikationen, muss man wirklich sagen. Also zum Teil, also die Spitze war, glaube ich, 1997, bestimmt mit 20 Bänden, also Sammelbänden und Monographien in einem Jahr. Also es war wirklich Boom, jetzt ist es ein bisschen abgeflacht, aber es ist immer noch, also sozusagen in Critical Whiteness Studies. Jetzt unlauter verkürzt, aber aufgrund der Zeit mache ich das jetzt mal kurz zusammenzufassen, worum es eigentlich geht, was sie eigentlich machen, worin sie übereinstimmen, was Konsens ist und was diskutiert wird. Also übereinstimmend ist die Grunddefinition. Die Critical Whiteness Studies befassen sich mit der Erforschung der historischen und sozialen Konstruktion von Whiteness, ebenso wie den sie begleitenden Auswirkungen dieses Konstruktionsprozesses. Da sind zwei Aspekte drin, also als Konstruktion und als Auswirkung. Ja, also Konstrukt, Whiteness als Konstrukt, aber auch Whiteness als die Realität. Also Konstrukt bedeutet, es ist möglich, dass für bestimmte Menschen, die heute als weiß wahrgenommen werden, diese Zuschreibung erst seit kurzem gilt. Whiteness kann erkauft, erkämpft oder verloren werden. Daher ist es alles andere als kohärent, stabil und zeitlos. Also Whiteness oder auf Deutsch wird es eben Weißsein, hat nichts zu tun mit Hautfarbe. Das ist ganz schwer zu verstehen. Ja, das sieht man doch. Ja, sondern dass es ganz viel zu tun hat mit gesellschaftlichen Prozessen der Blickzurichtungen. Ja, wie wir lernen zu sehen. Ja, es könnte auch sein, dass eine Gesellschaft sagt, wir legen Wert auf die Ohrgröße. Darauf müssen Sie achten. Große Ohren bedeutet Intelligenz, kleine Dummheit. Also sozusagen, wir werden geschult darin, bestimmte Dinge wahrzunehmen als scheinbar objektiv. Ja, und in einer rassistischen Gesellschaft ist das eben Hautfarbe, kann aber auch Nasenform, Haarstruktur, alles Mögliche, überall kann das andocken. Und das Konstrukt bedeutet eben, wie Weißsein oder Whiteness in diesem Fall definiert wird, hängt ab von der jeweiligen Gesellschaft, ist also nicht natürlich. War Whiteness zunächst ein angelsächsisches Attribut, wurde die Personengruppe, die als weiß galt, nach und nach erweitert. Denn europäische Immigrantinnen, ich sage jetzt immer die weibliche Form, die Männer sind natürlich mitgemeint, beispielsweise keltischer, armenischer, italienischer oder slawischer Herkunft, galten bei ihrem Eintreffen in den USA keinesfalls als weiß und erkämpften sich das privilegierte Whiteness im Verlaufe des 19. Jahrhunderts. Im Übrigen wurden auch von irischen Dockarbeitern in New York ein rein weißes Hafenviertel gefordert und das bedeutete für sie Deutsche raus. Ja, also diese Vorstellung von Deutschen sind immer als weiß wahrgenommen worden, das stimmt nicht. Den Critical Whiteness Studies geht es darum nachzuweisen, dass es sich bei Whiteness um ein brüchiges Konstrukt handelt, das alles andere als homogen ist. Insbesondere das 19. Jahrhundert ist durch die Zersplitterung von Whiteness in eine Hierarchie pluraler und wissenschaftlich definierter weißer Rassen gekennzeichnet. Also bei dem Konstrukt geht es um Kontingenz von Whiteness. Die Realität, also Whiteness als Realität. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass Menschen, wenn sie denn zu einem bestimmten Zeitpunkt als weiß definiert werden, über eine Reihe von Privilegien materieller, aber auch immaterieller Art verfügen. Die Kategorien Race und Whiteness haben in den USA seit jeher eine besondere Bedeutung, denn das erste Einbürgerungsgesetz aus dem Jahr 1790 beschränkte die Antragsteller, also die das überhaupt beantragen konnten, die eingebürgert zu werden, als free white persons, ja, frei und weiß. Damit war Whiteness eine zentrale Bedingung für die Staatsangehörigkeit und den Status einer Rechtsperson. Ja. Whiteness unterschied maßgeblich zwischen Besitz zu haben oder Besitz zu sein. Also Whiteness konnte ein Besitz sein, den man erringen konnte. Und zwar die Privilegien, die mit Whiteness verbunden sind, ganz klar in allen Lebensbereichen, zum Beispiel bei der Arbeitssuche oder auf dem Wohnungsmarkt. Das hat sich im Übrigen bis heute nicht geändert. Ja, worin sind nun die strittigen Punkte? Also zwei greife ich jetzt heraus, die meines Erachtens sehr im Mittelpunkt stehen. Und zwar einmal, wo sind die Critical Whiteness Studies verortet? Wo werden diese Studien betrieben? Es gibt ja in den USA Black Studies, es gibt Ethnic Studies, und verschiedene andere, so Bindestrich-Studies. Und da ist die Befürchtung von ganz vielen Forschenden in diesem Bereich, dass irgendwann mal sowas etabliert werden könnte wie White Studies. Und es gibt in der Rechten in den USA schon die Forderung zu sagen, ja wieso? Wenn die Schwarzen ihre eigene Richtung haben dann und die, was weiß ich, Native Americans, dann wollen wir auch. Ja? Und das ist natürlich diese Loslösung der Whiteness-Forschung von den Erkenntnissen und Debatten der Black Studies und der Etablierung eines Studiengangs White Studies, der dominiert von weißen Wissenschaftlerinnen und losgelöst von der politischen Agenda der Bekämpfung von Rassismus, eher die Rezentrierung von Whiteness bedeuten würde als die Dezentrierung. Hinzu kommt die Problematik der Bezeichnung White Studies. Denn White Studies suggeriert, es handelt sich hier um einen spezifischen Forschungsbereich, der nun vermeintlich erstmals, in Anführungszeichen, eine akademische Würdigung erfährt, obwohl alle Lehrinhalte, die traditionell an Universitäten vermittelt werden, unter die Rubrik White Studies fallen, da sie weiße Perspektiven und Fragestellungen privilegieren. Hüben wie drüben. Das ist so der eine Punkt. Der andere ist die Frage, wie ist Whiteness einzuordnen? Ist das jetzt ethisch-politisch gesehen eine eindeutige Kategorie oder mehrdeutig? Es gibt eine Richtung, die ist aus der Neuen Linken entstanden. Die kann man als materialistische Richtung definieren und die sagen, Whiteness ist eindeutig Herrschaft, nichts anderes. Eine gewaltförmige, destruktive Ideologie, sagt diese Richtung. Das ist weiße Vorherrschaft und es stabilisiert Machthierarchien, hat mit Privilegien und ökonomischer Ausbeutung zu tun. Daraus folgt, sagen sie, dass es sich eben um eine negative Kategorie handelt, die entschlossen bekämpft und schließlich abgeschafft werden muss. Und sie knüpfen dabei an die Gruppe der Personen, die im 19. Jahrhundert die Abschaffung der Sklaverei vorangetrieben hat und die Abschaffung Abolition of Slavery. Und die nannten sich Abolitionists, also die, die die Sklaverei abschaffen wollten. Und jetzt, diese Gruppe nennt sich die New Abolitionists und das, was sie abschaffen wollen, ist Whiteness. Ja, sie sagen, dafür treten wir ein, Abschaffung von Whiteness. Wie stellen Sie sich das vor? Sie sagen, White ist eine politische Kategorie. Weiße, sagen sie, können aus dem weißen Club austreten und Verrat üben. Verrat ist das zentrale Wort. Treason, indem sie ihre Privilegien ablehnen. Ihr zentrales Motto ist, Zitat, Verrat an Whiteness bedeutet Loyalität gegenüber der Menschheit, Zitat Ende. Also sie sagen, also wenn sich ein weißes Individuum entscheidet, ich mache hier nicht mehr mit in dem weißen Club, ist das möglich und zwar über das Verhalten. Ja, das Äußere kann man ja nicht ändern, darum geht es auch gar nicht, sagen sie. Es geht um eine weiße, Weißsein als politische oder Whiteness als politische Kategorie. Und sie sagen, diejenigen, die aussteigen, verhalten sich so, wie sich Schwarze in einer Situation verhalten würden. Zweite Richtung sagt, nein, so geht's nicht. Kann man ethnografisch bezeichnen, diese Richtung. Sie sagen, oder sie haben einen Einwand. Sie sagen, wenn Whiteness ausschließlich mit Dominanz und Rassismus assoziiert ist, stellt sich die Frage, Henri Giroux zum Beispiel, welche Identifikationspunkte Weißen bereitgestellt werden, die sich weiße Erfahrungen nur rassistisch vorstellen können. Sie sagen, wenn wir nur alles sozusagen negativ definieren, kriegen wir keine neuen weißen Aktivistinnen. Das fördert nur Schuldgefühle. Und zwar, sie haben, und das ist unterschiedlich, die haben unterschiedliches Publikum im Blick. Die Neue Linke, diese Abolitionists, die verstehen sich als Avantgarde. Kleine Minderheit. Und die ethnografischen, also vorwiegend aus der kritischen Pädagogik kommen, die haben es zu tun mit Studierenden, mit weißen Studierenden. Die sagen, wenn wir denen jetzt sagen, hey Leute, also Whiteness ist durch und durch böse, dann stoßen wir sie vor den Kopf, wir bieten ihnen nur Schuldgefühle an und letztendlich, sagen sie, fördert das nur Aggression. Wir kriegen sozusagen keine neuen Mitglieder der antirassistischen Bewegung auf diese Weise. Sie fordern folglich, dass Whiteness reartikuliert werden muss, nicht abgeschafft. Sie gehen also von einer ethisch-politisch ambivalenten weißen Identität aus, die nicht als rassistisch, sondern als widersprüchlich und potenziell produktiv im Hinblick auf die Überwindung weißer Vorherrschaft ist. Und zwar, ihr Ziel ist es, Zitat, zur Schaffung einer positiven, stolzen, attraktiven, antirassistischen weißen Identität beizutragen. Zitat Ende. Eine stolze Weiße, ne, da hört man ja schon den Kuckucksklan so. Also von der Rhetorik ist es natürlich, also der Begriff der Identität ist ganz wichtig, weil die kritischen Pädagogen arbeiten mit der Kategorie Identität. Sie sagen, ja, Identität wird vorstrukturiert von der Gesellschaft, es gibt sowas, das können wir nicht einfach ablegen. Also sie sind sozusagen identitär zu verorten, während die Abolitionists sagen, es ist politisch, sie sind also postidentitär. Es ist nichts fixiert, man kann sich umentscheiden und dadurch Veränderungen bewirken. Diese Differenz zwischen Whiteness als stabil, instabil, zwischen identitätorientierter Positionierung und postidentitärer steht auch im Mittelpunkt bundesdeutscher Debatten zu Weißsein. Thank you. Auch wenn an dieser Stelle aus unterschiedlichsten Gründen wenig Wert auf die Gentechnologie gelegt wird, ist es zumindest interessant, welche Erkenntnisse die genetische Forschung beisteuern kann. Demnach ist der Stand der Erkenntnis folgender. Das menschliche Genom unterscheidet sich 2% vom Schimpansen und in der Größenordnung von einem Drittel bis ein Halb vom Fadenwurm. Die Unterschiede innerhalb der vom Rassismus als Rassen eingeteilten Menschen ist praktisch nicht nachweisbar. Die Unterschiede innerhalb Europas sind vergleichbar gering mit denen zwischen Europa und Afrika. Gestritten wird da in etwa um 0,1 Promille. Dennoch hält sich die Rede von Rassen hartnäckig, nicht nur beim gesunden rechtsextremen Menschenverstand, auch im akademischen. Der neueste Stand ist, dass Professor Elipfand, er ist seines Zeichens Biologe an der Humboldt-Universität zu Berlin, hat eindeutig in seinem Seminar davon gesprochen, selbstverständlich gibt es Rassen. Und er kam, wir sind ganz erstaunt, auf schwarze, gelbe, rote und weiße und sagte, das ist eine wissenschaftliche Kategorie. Es hat dann von den Studierenden einen sehr großen Protest gegeben, bis hin zum Präsidenten der Universität. Und es wurde allgemein gesagt, wieso? Klar gibt es Rassen. Also Professor Elipfand hat von der Universitätsleitung volle Rückendeckung bekommen. Also es schlägt genau in die andere Seite, in die andere Richtung aus und die Erkenntnisse der Gentechnik sind in diesem Fall scheinbar ohne Belang. Andererseits muss ich noch ergänzen, in der Pharmazie wird sozusagen hintenrum es wieder eingeführt und positiv im Übrigen von der Zeit rezipiert, und zwar das Medikament Bildil. Das sollte eigentlich bei Herzkrankheiten eingesetzt werden, hat sich als allgemein wirkungslos erwiesen, bis dann der Pharmakonzern darauf kam, dass bei Afroamerikanern dieses Medikament besonders gut wirkt, weil sie vermeintlich, die Gruppe der Schwarzen, haben Probleme, Stickstoff zu verarbeiten. Und dieses Medikament sei nun sozusagen die Rettung für die Black Community. Also sozusagen über dieses, wir helfen euch doch, konstruieren wir euch erstmal. Als Gruppe. Also da hat also Pharmazie und Medizin einen sehr großen Anteil, Rassekategorien mit entsprechender vermeintlicher gemeinsamer Ausstattung wiederherzustellen. Und in der Zeit, ja, es gibt ja keine Rassen, und dann wurde rassische Differenzen ohne Anführungszeichen nahtlos wieder eingeführt. Zum Beispiel die ganzen Attribute, die man den Iren sozusagen zuschrieb, wild, bestialisch, affenartig. Also es waren sozusagen schon die Komponenten innereuropäisch, die man nehmen, wie Sie sagen, die man nehmen konnte und dann im Zuge von Kolonialismus, Imperialismus dann auf die beliebig eigentlich auf die jeweils auszubeutenden Bevölkerungsgruppen übertragen konnte. Also das sieht so aus, dass wir sehr stark opponieren gegen die Passivkonstruktion. Also Schwarze wurden ausgebeutet. Von? Ja? Also das sehr häufig, also das scheint in, nicht nur in Sozialwissenschaften, auch in der Geschichtswissenschaft, sehr schwierig zu sein, einfach das auszusprechen. Ja, Die, die ausgebeutet haben, die es noch tun, sind Weiße. Die definieren sich selber so. Da muss man gar nichts irgendwie dazu schrauben oder so. Was immer wieder mir gesagt wird, wieso Weiß sein gibt es ja gar nicht als Kategorie und das ist ja alles aus Amerika, das können wir gar nicht auf unsere. Das stimmt nicht. Ja, und das ist sozusagen die Bilder herstellen, das werde ich gleich nochmal an einem Beispiel deutlich machen, die haben sich sehr präzise definiert und auch ihre vermeintliche Vorherrschaftsstellung, ihre höherwertige Stellung ganz klar benannt. Ja, und das ist sozusagen der Unterschied, dass man nicht mehr sagt, ja, da gab es diese Strukturen und da wurden Schwarze schlecht behandelt, sondern Weiße haben, die sich als weiß definiert haben, haben Schwarze unterdrückt und tun es noch. Das ist wirklich für ganz viele meiner Kollegen sehr schwer auszusprechen, dieses W-Wort, als wäre das irgendwie was Perverses oder so. Ganz, finde ich, ein interessantes Phänomen. Weißsein. Weißsein ist natürlich ein Neologismus, ist schon klar. Und wird auch viel diskutiert, müsste das nicht Weisheit, Whiteness, Weisheit, das ist natürlich, wenn man das ausspricht, geht es gar nicht. Andere sagen Weißtum. Weißsein hat einen sehr ontologischen Touch. Ist schon, also es ist kein super Begriff, aber ich denke, er ist noch am ehesten zu verwenden. Es ist so, dass er es eigentlich etabliert seit vielleicht 5 Jahren. Vorher, wenn man da googelte, kam immer, also Weißsein eingab, kam immer, meinten sie Weißwein. Also es war überhaupt in der Tat schwierig zu handhaben. Allerdings, wie ich sagte, es ist als inhaltlich gefüllter Begriff Weiß, ist es schon sehr alt. Ich nehme jetzt nur ein bisschen was heraus. Aufklärung zum Beispiel. Immanuel Kant, Vater, das wissen Sie sicherlich, Vater der deutschen Rassenlehre, schrieb, Zitat, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen, Zitat Ende. In einer anderen Schrift, Zitat, Weiße enthalten alle Triebfedern der Natur in Affekten und Leidenschaften, alle Talente, alle Anlagen zur Kultur und Zivilisierung und können sowohl gehorchen als herrschen. Sie sind die einzigen, welche immer in Vollkommenheit voranschreiten, Zitat Ende. Also das ist kein Zweifel. Also er hat natürlich auch diese ganze Farbskala. Wir wissen auch, er hat sich aus Königsberg nie wegbewegt, war gar nicht nötig. Er hat trotzdem die Welt erklärt. Das ist ein Herrschaftsgestus und hat natürlich die Weißen an die Spitze gesetzt, ja. Zum Nachlesen reicht Eske Wollrath ihre Quellen nach. Also, jetzt muss ich mal eben, das erste war Physische Geographie 1757 und das andere war Reflexion zur Anthropologie. Und es ist interessant zu lesen, wie heute also die Kant-Fans sich verbal verbiegen, um zu sagen, das war die vorkritische Phase, das ist nicht wahr. Also sozusagen den guten Kant und den bösen zur Seite. Seit der Zeit der Aufklärung galt Weißsein als Inbegriff sowohl von Zivilisation als auch von menschlicher Intelligenz. Noch einmal Kant. Jetzt wollen Sie wissen, woraus das ist, und zwar Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Da schreibt er über einen Afrikaner. Zitat, kurzum, dieser Kerl war vom Kopf bis auf die Füße ganz schwarz, ein deutlicher Beweis, dass das, was er sagte, dumm war. Zitat Ende. Da stand er nicht allein. Georg Friedrich Wilhelm Hegel bezweifelte, dass Schwarze überhaupt Menschen sind. Ich sage es nur, um jetzt historisch korrekt zu arbeiten, sonst würde ich dieses Wort nicht aussprechen. Ja, er hat also das Wort Neger verwendet. Schreibt dazu, Zitat, es ist nichts an des Menschlichen Anklingende in diesem Charakter zu finden. Zitat Ende. Im Umkehrschluss bedeutet das, im weißen Charakter ist das Menschliche zu finden. In Deutschland war das Wissen um die Existenz von Rassen und Weißsein als Signatur von Zivilisation und Intelligenz spätestens seit dem 18. Jahrhundert in wissenschaftlichen Zusammenhängen und nicht nur dort etabliert. Es bedeutete nicht, dass immer klar war, wer als weiß galt und wer nicht. Und jetzt kommen wir zu der ganz interessanten Epoche des deutschen Kolonialismus, nämlich da tobt der Kampf darum, wer weiß ist, unter welchen Umständen man sich so definieren kann oder nicht. Also Kolonialismus, also 1884 bis 1918. Und da zeigt sich, dass Weißsein ein umkämpftes Terrain ist und Gegenstand von Verhandlungen. So schrieb Kolonialstaatssekretär Solf 1912, Zitat, wir sind Deutsche, wir sind Weiße und wollen Weiße bleiben. Zitat Ende. Also war das nicht so ganz unumstritten, dass man es vielleicht auch verlieren konnte. Umstritten war, was Weißsein bedeutete, wer als Weiß und wer als Schwarz galt. Der Anlass waren die sexuellen Beziehungen, die weiße deutsche Kolonisten mit kolonisierten Frauen eingingen. Dass einige von ihnen heirateten und Familien gründeten, führte zu heftigen Debatten um die, jetzt kommt wieder ein rassistischer Begriff, das ist sozusagen ein Terminus technicus für diese Debatten, deswegen verwende ich ihn. Also, es ging um die Mischehenfrage, die in der Metropole 1906, aber dann nochmal in einem zweiten Aufguss 1912-13 ihre Höhepunkte erlangten. In erster Linie ging es um den Widerspruch zwischen der Einheit der Familie als Grundlage nationalstaatlicher Organisation. Und das würde auch bedeuten, also weißer Mann, schwarze Frau, ne, afrodeutsche Kinder, das ist eine Einheit und wäre als deutsch zu fassen nach dem Gesetz. Und auf der anderen Seite der eugenischen Forderung nach Rassereinheit. Nach rassistischer Logik gab es afrodeutsche Kinder nicht, denn Deutsch beinhaltet bereits Weiß. Die Verkoppelung. Und das Problem, was die Eugenik hatte, war, dass sie im Grunde sagte, weiße männliche Sexualität hat eine Grenze. Weiße Männer dürfen nicht mit allen Frauen schlafen, wie sie wollen. Das war schwierig, also ist sozusagen die Freiheit des weißen Mannes, sich zu nehmen, wen er wollte und auch Kinder zu produzieren. Das sagten sie, nein, die Rassereinheit ist das Wichtige und sie haben ein Szenario entworfen, was passiert, wenn diese sogenannten Mischlingskinder überhand nehmen, weil sie vom Gesetz her Deutsche. Und deswegen hieß es, wie können wir das jetzt hinkriegen? Und da hatte Gouverneur Seitz im Jahr 1913 eine super Idee. Er hat gesagt, die Überlegung angestellt, ob man, Zitat, Farbigen, welche nach Erziehung, Lebenshaltung und Charakter es verdienen, die Eigenschaft eines Weißen verleihen könnte. Zitat Ende. In einigen Fällen, so die Historikerin Fatima El-Tayeb, wurde auch so verfahren. Afrodeutsche Ehefrauen und ihre Kinder wurden zu weißen Ehrenhalber. Es waren aber eher die Ausnahmen, muss man dazu sagen. Während einige Weißsein erlangten, verloren es andere, so zum Beispiel der ehemalige Kolonialsoldat Willi Krabbenhöft in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Ihm wurde sein Weißsein im Jahr 1913 aberkannt und er wurde rechtlich als Eingeborener eingestuft, da man herausgefunden hatte, jetzt kommt wieder ein rassistisches Wort, also seine Mutter sei ein Mischling gewesen und das also die Blutsverunreinigung. In einem Brief schrieb er bitter an die Reichsregierung, Zitat, es muss doch billigerweise eine Grenze geben, wo schwarz aufhört und weiß anfängt. Zitat, Ende. Aber eben diese Grenze ist durchlässig, denn bei Weißsein handelt es sich um eine flexible Kategorie, die je nach sozioökonomischer Konjunkturlage aberkannt, verdient oder zugesprochen werden kann. In der Ära des deutschen Kolonialismus wurde somit nicht nur Rasse als zentrale Ordnungskategorie sozialer Beziehungen etabliert, lange vor dem Faschismus. Das ist, Kolonialismus bedeutet Rasse als zentrale Ordnungskategorie der Gesellschaft, sondern ebenso die Gleichsetzung von Deutschsein und Weißsein zementiert. Und daran hat sich im Grundsatz nichts geändert. Echos kolonialer Rassifizierungsdynamiken sind auch heute wahrnehmbar, zum Teil modifiziert, meist kodiert, aber noch da. Rasse ist nicht out, noch immer sind Geschichten auf die Haut geschrieben, noch immer erzählen Körperkategorien von Herkunft, von Heimat und davon, wo schwarz aufhört und weiß anfängt. Zu den Echos des kolonialen Deutschlands, die bis heute hörbar sind, gehört eben diese Gleichsetzung von Deutschsein mit Weißsein und somit die Kontinuität eines völkischen Gemeinschaftsverständnisses, begründet auf vermeintlicher Blutsverwandtschaft und gemeinsamer Abstammung. Eine kleine Anekdote dazu. Auf einem Fest in Bonn vor einigen Jahren war meine Schwester mit ihrer kleinen Tochter. Ihre kleine Tochter ist blond, hat blaue Augen und helle Haut. Und dann kam da eine Frau dazu auf diesem Nachbarschaftsfest, die war gerade neu hinzugezogen. Und die sieht meine kleine Nichte an und sagt zu ihr, na, sie ist ja doch ziemlich weiß. Sie ist im Grunde ziemlich, das bedeutet nicht wirklich. Es hat nichts zu tun mit ihren blauen Augen und blonden Haar, sondern daneben auf der Bank saß der äquatorianische Vater mit einem sogenannten Indigena-Einschlag und daneben eine Freundin der Familie, die Indigena ist, schwarzes Haar, dunkle Haut. Und sie hat sozusagen natürlich gedacht, die Freundin wäre auch noch ein Familienmitglied, weil die da so in der Reihe saßen. Sie hat das Blut gesehen. Und das Allerschlimmste ist der internalisierte Kolonialismus in Trikontländern. Denn das Erste, was ihre Oma sagte, als sie das Bild sah von ihrer Enkeltochter: Qué suerte una blanca. Na, welches Glück, ein weißes Kind. Und das, wo ihr Mann neben ihr stand, der eindeutig ja, indigener Herkunft ist, sozusagen, oh gut, dass bei ihr das nicht durchgeschlagen ist. Also es ist so drin in den Menschen, so zu gucken und so einzuteilen. Denn wäre Elena meine Nichte, wäre das im anderen Kontext gewesen. Also nur die Mutter mit dem Kind, ja, wäre sie als weiß durchgegangen, ohne Probleme. Aber das ist dieses völkische Denken, wer gehört dazu und wer nicht, ist immer noch mit dem Blut verbunden. Glücklicherweise, jetzt kommt die gute Nachricht, gibt es zunehmend mehr postkoloniale Theoretikerinnen hier in Deutschland, die den Mythos eines weißen Deutschlands und weiße Identitäten kritisieren, die, so Nicola Laureal-Samaray, Zitat, eine Gleichzeitigkeit von Deutschsein und Schwarzsein für kategorisch unvereinbar erklärten. Zitat Ende. Also das ist das, was sie kritisieren, dass diese Gleichzeitigkeit von Deutschsein und Schwarzsein vermeintlich unmöglich ist. Diese vermeintliche Unvereinbarkeit von Deutschsein und Schwarzsein, die sich in einer beharrlichen Unsichtbarmachung schwarzer Deutscher und schwarzer deutscher Geschichte, und das ist deutsche Geschichte, manifestiert, verdeutlicht, dass Weißsein in hegemonialem deutschen Bewusstsein nicht nur einfach abwesend ist, sondern als eine naturalisierte Norm und Normalität postuliert wird, die nicht markiert werden muss bzw. darf. Es ist erstaunlich, wie viel Aggression das immer wieder auslöst, wenn man es markiert. Können Sie mal probieren. Einen Tag, nee doch, halben Tag. Wirklich alle weiß mit weiß. Ich traf meine weiße Nachbarin, die war mit ihrer weißen Tochter und dem weißen Freund auf dem Markt. Und der, ne, wenn man das immer und in dem Maße, wie wir es weglassen, ist ja schon klar, wen wir meinen. Markiert werden immer nur schwarze Menschen, Menschen of Color. Und das, ach so, ja, ach so, der ist ja schwarz. Also das scheint ganz viel sozusagen zu transportieren an wichtigen Informationen, Weißsein vermeintlich nicht. Das wäre jetzt sozusagen ganz kurz zur bundesdeutschen Forschung. Dann mache ich gleich weiter, und zwar, das sind jetzt sozusagen diese Debatten, die gerade in jüngster Zeit, hat sich das verdeutlicht, sich zuspitzen. Und zwar eben, es geht um die Frage, wie kann man das jetzt werten? Es gibt jetzt also kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Ist das ein Indiz dafür, dass Rassekategorien, dass Rassismus porös wird, in die Krise kommt? Ich finde das schwer zu beurteilen, weil es unterschiedliche Richtungen gibt. Also man sagt, kritische Weißseinsforschung, was ist damit gemeint? Es gibt eine Richtung aus der postkolonialen Ecke, die eben Weißsein als genuin deutsche Dominanzkategorie auch in den Blick nehmen. Und das sind Migrantinnen und schwarze Deutsche, die im hegemonialen Vorstellungswelten immer als gerade erst Eingetroffene und bestimmt zügig Auszuwandernde imaginiert werden. Ihre Interventionen demaskieren das Normalweiße in den Herzen der Metropolen. Noch ein Zitat von der Historikerin Nicola Laureal-Samaray. Zitat: Ihre Auseinandersetzungen mit der sie umgebenden weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft sind vielfältig und bilden die Grundlage für ein komplexes kulturelles Wissen mit eigenständigen Sichtweisen. Zitat Ende. Ja, und das ist in geradezu wunderbarer Weise geschehen, und zwar in der Publikation des Bandes Mythen, Masken und Subjekte, kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Der Band wurde herausgegeben von 3 schwarzen Frauen und einer weißen Frau. Ich sage das deswegen, weil diese Richtung analog zu den kritischen Pädagoginnen in den USA mit der Kategorie Identität arbeitet. Sie sprechen weniger von Identität als von Perspektiven, und deswegen haben sie bewusst die schwarzen Perspektiven auf Weißsein den Weißen vorangestellt. Ja, weil sie sagen, es ist ganz wichtig, dass die schwarze Expertise zu Weißsein wahrgenommen wird und respektiert wird. Und sie sagen eben, dass diese Expertise ist unverzichtbar, und das ist eine Richtung. Und die andere ist, die sind zwar nicht jetzt in dem Sinne Abolitionistin, sie würden sich nicht so nennen, aber in dem Sinne, also wenn man das sagt identitär, dann wäre das postidentitär. Und zwar der Band heißt Weißsein, Whiteness, kritische Studien zu Gender und Rassismus, Critical Studies on Gender and Racism. Herausgegeben von Martina Tisberger, Gabriele Dietze, Daniela Sahn, Jana Hussmann-Kastein. Der Hintergrund ist, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass diese Damen in dieses Buch nicht rein durften. Die haben sich beworben, so wie das immer so ist, Call for Papers für ein Buch, man reicht was ein. Und die Herausgeberinnen dieses Bandes haben gesagt, das, was ihr hier macht, ist nicht unser Konzept. Denn, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen polemisch, weil also ich gehöre zu dieser Fraktion. Also ich bin da jetzt nicht neutral oder so, dass diese Kollegin als postidentitär sich definierende Wissenschaftlerin die Problematisierung ihres eigenen Weißseins für nicht notwendig erachten. Sie sagen, wir sind also antirassistisch, und wieso? Es sind nur weiße Perspektiven hier drin. Ich finde, das sollte man im Vorwort erwähnen und auch dazu Stellung nehmen. Das tun sie nicht. Sie sagen nur, dass sie eben, dass der Band dokumentiert, dass sie eben für alles offen sind. Das Problem ist nur, dass sie sich, also wenn man das einfach so liest, nicht die kritische Weißseinsforschung in einen Rahmen stellen von Gesellschaftskritik, ja, als ein politisches Projekt, sondern, wie soll ich sagen, doch eher in den luftigen Höhen der Kulturwissenschaften sich verorten. Und man kann natürlich Weißsein in Bad Segeberg und diesen Karl-May-Festspielen, kann man untersuchen. Oder im Horrorfilm. Bloß die Frage ist, ob diese kulturwissenschaftlichen Fragestellungen im Grunde eine Rezentrierung von Weißsein auch bedeuten oder inwieweit sie politisch auch benutzt werden sollen, was eigentlich politisch die Aussage ist. Und das ist sehr, finde ich, sehr problematisch. Und meine Prognose ist also, wenn kritische Weißseinsforschung so aussieht wie dieses Buch, dann sind Rassekonstruktionen nicht in der Krise. Denn das lässt sich wunderbar integrieren. Ich habe vorgestern noch einen Vortrag von einer Kollegin, auch aus den Kulturwissenschaften, gehört. Da ging es um Film, Whiteness und Gender. Wunderbar, kann man machen. Ja? Das ist sozusagen keine Anfrage an gesellschaftliche Strukturen. Das Wort Privilegien, weiße Privilegien, kommt selbstverständlich überhaupt nicht vor. Das denke ich, also Krise, nein, wäre das. Und ja, also wenn es verbunden ist mit auch einer klaren Zuordnung zu einer schwarzen Perspektive, denke ich schon. Ich möchte nochmal Peggy Piesche zitieren. Sie ist Mitherausgeberin dieses Bandes und Literaturwissenschaftlerin. Und sie kritisiert den postidentitären Ansatz als Rezentrierung des weißen Subjekts. Sie schreibt, Zitat, er stellt zwar die Diskursivität von Weißsein in den Fokus der Auseinandersetzung, verschleiert jedoch die privilegierte Position des weißen sprechenden Subjekts. Zitat Ende. Und was sozusagen kohärent ist in gewisser Weise, dass dieser Band komplett ohne Referenz auf schwarze feministische Theorieproduktion auskommt. Die sind sicher in den Fußnoten untergebracht, aber das ist also kein inhaltlicher Bezug zu deren Theorien, sondern es wird sich also gegenseitig zitiert. Und das hat der weiße Feminismus immer gemacht, schwarze feministische Theorieproduktion auszublenden. Also das ist insofern nichts Neues. Wie haben sich nach Ansicht von Eske Wollrath dekonstruktivistische Konzepte des Feminismus wie der von Judith Butler auf die Weißseinsforschung ausgewirkt? Ja, eben, also meine These ist, dass Anfang der 90er Jahre immer mehr schwarze Feministinnen sich auch im öffentlichen Raum artikulierten und sehr deutlich und sehr punktgenau den Rassismus im weißen Feminismus auseinandergenommen haben. Und dann kam Butler, alle Gott sei Dank. Weil Butler, ich weiß nicht, ob sie, Judith Butler, eine Philosophin, das ist sehr wichtig, sie ist eine Philosophin. Sie ist keine Gesellschaftskritikerin, hat sich auch nie so definiert. Und nun kam sie an und sagte, ja, das ist ja alles nur ein Konstrukt und es ist ja alles flüssig. Und genau das wird in der Weißseinsforschung jetzt von diesen Kollegen gesagt. Genau, ist ja alles so im Fluss und gar nicht mehr greifbar. Die sagen zum Beispiel sowas, ja, also weiße Frauen sind eigentlich auch nicht wirklich weiß, weil sie ja Frauen sind. Weiße Lesben, die sind eigentlich schon, ich bin natürlich jetzt sehr ironisiert, aber sind fast schwarz, weil also die ganze, also das sozusagen, dass die Matrix der Dominanz, wie Patricia Hill Collins das sagt, dieses Ineinander, diese Verflochtenheit von Gewaltstrukturen so ausgelegt wird, dass gewisse Aspekte jetzt wie Lebensform, Geschlecht, weiße Privilegien in gewisser Weise neutralisieren. Und das ist natürlich genau, ne, wozu Butler auch sehr viel beiträgt, zu sagen, ich kann die Konfrontation mit meinen Privilegien umgehen, indem ich sage, ja, das muss man ja, das ist ja weiß sein, das ist ja essentialistisch. Ja. Nicht? Das kann man ja so und genauso wie schlecht und das gibt es ja ganz viel und muss man differenziert sehen und so. Ja, aber das ist sozusagen, das sind alles Strategien, das sind auch Herrschaftsstrategien im weißen Feminismus und in weißer feministischer Theoriebildung. Und das ist, würde ich sagen, auch als historisches Phänomen sozusagen in dem Maße, wie schwarze Feministinnen sich mehr Raum schufen Anfang der 90er Jahre, zum Beispiel Beiträge feministische Theorie und Praxis, kamen erstmals solche kritischen Anfragen. Dann kam Butler und sozusagen der Mainstream, nicht alle, konnten sich darauf stürzen. Und jetzt haben wir queer, alles ist queer. Und ich habe in Münster neulich einen Vortrag gehalten, war von queer Leuten war ich eingeladen, die sehr aggressiv reagierten, als es um die Privilegienfrage ging. Ja. Ja, weil sie sich als queer definieren, sich ja eben auch außerhalb des herrschaftlichen Referenzrahmens, also auch in die Richtung so Abolitionists, ne, das ist eine politische Kategorie und wir definieren uns politisch als queer. Deswegen, wir gehören nicht zu der Gruppe, die du kritisierst. Ja, wir sind so nicht. Und dann habe ich feministische, schwarze feministische Positionen angeführt, die queer kritisieren. Sie sagen, ja, die meinen ja ganz andere Queers. Wir sind nicht so. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie viele schwarze Leute oder Leute of Color sind denn in euren Gruppen? Ja, das spielt doch keine Rolle. Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, aus welcher Perspektive man guckt. Und da würde ich eben auch den kritischen Pädagoginnen zustimmen, die sagen, man kann eine Identität nicht ablegen wie ein Mantel, dass man sagt, das passt mir nicht mehr. Ja, und das, was einem antrainiert wurde, an Hingucken, an Habitus, einfach sagen, das ist, ja, lege ich ab und ich bin ein neuer Mensch. Heißt dieses Bekenntnis zu identitären Dispositionen in der Konsequenz, dass Kritik am Weißsein darauf hinausläuft, sich durchaus zum Weißsein zu bekennen, aber nun eben negativ gewendet, das heißt sich kritisch seinem Weißsein zu stellen. Also ich würde mich da nicht so sehr jetzt drauf werfen, zu sagen, also Weißsein ist eine ambivalente Kategorie. Damit habe ich Schwierigkeiten. Also ich würde keine stolze Weißidentität entwickeln würden. Aber auf der anderen Seite denke ich schon, dass es weniger um Positionierung auf der Begriffsebene geht, sondern um Positionierung im politischen Bereich. Also wie weiß ich bin hin oder her, spielt, glaube ich, keine besonders große Rolle, sondern wie ich mich sozusagen aktivistisch positioniere, wie ich meine Privilegien wirklich in der Lage bin zu definieren. Ja, was sind denn meine Privilegien? In der Tat macht es natürlich was aus, dass ich eine Frau bin, dass ich lesbisch bin. Klar, das gestaltet die Art meiner Privilegien in bestimmter Weise. Ja, aber es minimiert sie nicht. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Unterschied, ob ich sage, ich bin da weniger privilegiert positioniert oder in spezifischer Weise. Also auf der Ebene sozusagen der Analyse. Das wäre sozusagen die Grundlage und natürlich dann die Fähigkeit. Und das, was ich bei diesen Kollegen in diesem Band vermisse, ist eine kritische Selbstreflexion vorzunehmen. Ja? Also wozu mache ich kritische Weißseinsforschung? Und natürlich, ich meine, das ist immer die Frage, will ich mich akademisch ausweisen auf einem Feld, was boomt, ja, was jetzt hip ist? Oder geht es mir um Gesellschaftsveränderung? Und das ist ein Riesenunterschied. Bill Foster is an ordinary man. Where are you going? Going home. Not this way, you're not. Why not? Metro Rail Construction, that's why not. Living in the everyday world. Vielleicht kennen Sie den Film, ist auch schon ein paar Jahre her, Mitte der 90er, Falling Down. Michael Douglas als weißer Mann auf dem Autoschild hat er Defense. Er ist in der Verteidigungshaltung, Frau ist weg. Die hat einen eigenen Beruf, die ist unabhängig, dann verliert er seinen Job, dann landet er irgendwo in der Black Community, hat sich verfahren und wird dann gewalttätig und so weiter. Also sozusagen der Loser und genau das, ja, der weiße Mann als Opfer der Frauenbewegung, der ökonomischen Krise, des Bewusstseins der schwarzen Menschen. Also wirklich genau dieses Bild gezeichnet wird und im Grunde genommen jetzt auch in Bezug auf weiße Frauen, leider, auf einer Konferenz in Oslo im letzten Jahr, kam eine Kollegin an mit einem Vortrag, die war aber aus Schweden, genau, und hat also angeguckt, sich eine bestimmte Gruppe von weißen jugendlichen Mädchen in Stockholm, die deswegen so diskriminiert sind und so leiden, weil sie weiße sind in einem schwarzen Viertel. Dass sie sich sogar die Haare schwarz färben, die Ärmsten, weil als Blonde, ne, geht es ihnen ganz schön. Also genau da passiert was, dass gesagt wird, ja, die sind doch da. Ja, also weiße Minderheit sozusagen, als ob damit die Gesellschaft, ich denke, das nehmen sie auch, das Systemische sozusagen, ist ja nicht ausgeblendet. Dass natürlich die weißen Barbies mit ihren Blonden, die immer noch die schönsten sind und so weiter. Aber da wird so eine Viktimisierungsstrategie gefahren, ja, wo das Verhältnis sich umkehrt. Also die Schwarzen sind diejenigen, die die weißen Teenager da fertig machen, unterdrücken und so. Böse, böse. Aber das ist, denke ich, eine Richtung, die sich sicherlich noch ausweiten wird. Soweit der erste Teil der Sendung zur Normalität von Weißsein. Weitere Ausführungen von Eske Wollrath folgen in der nächsten Sendung. Nun noch einige Lektüre-Hinweise. Von Eske Wollrath sind bisher erschienen Wildniserfahrung. In diesem Buch versucht Eske Wollrath, das eigene Weißsein als gesellschaftliches Konstrukt kritisch in den Blick zu nehmen. Ihr zweites Buch heißt Weißsein im Widerspruch – Feministische Perspektiven auf Rassismus, Kultur und Religion. Außerdem ist Eske Wollrath mit einem Beitrag in dem im Unrast Verlag erschienenen Sammelband Mythen, Masken und Subjekte – Kritische Weißseinsforschung in Deutschland vertreten. Produktion und Sprecher der Sendung Christian Höhner. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC. Das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder?